Hey, Frauchen, ich muss dich mal was fragen. Warum? Kann ich nicht das, was ich will, zu dir sagen? Schatz und Hase finde ich zum Kotzen, wie du sicher weißt. Kann ich dich nicht Biggie nennen, wenn du Birgit heißt? So hat mich mein Ex-Freund immer genannt. Ich bin ja sehr verständnisvoll, doch mir ist nicht ganz klar. Muss ich dafür büßen, dass dein Ex ein Arschloch war? Tom aus meiner Sammlung entfernt. Bei dem Stück habe ich ihn kennengelernt. Ihr Ex-Freund war ein Arschloch. Dieses dämliche Getue kann ich nicht mehr verstehen. Ich würde gerne mal wieder den Terminator sehen. Doch genau dieser Streifen ist für dich eine Qual. Dabei küsst er mich zum ersten Mal. Nein, wie romantisch. Ich bin ja sehr verständnisvoll, doch mir ist nicht ganz klar. Warum? Muss ich dafür büßen, dass dein Ex ein Arschloch war? Ihr Ex-Freund war ein Arschloch. bin ja sehr verständnisvoll, doch mir ist nicht ganz klar. Nicht ganz klar. Ihr Ex-Freund war ein Arschloch. Muss ich dich dafür büßen, dass dein Ex ein Arschloch war? Arschloch. Ihr Ex-Freund war ein Arschloch. Arschloch.